Der schwarze Feind von Erich Ludendorff. Es gibt viele vortreffliche Bücher über den Jesuitismus. Ein Teil davon ist im Anhang aufgeführt. Sie sind auch zu diesem Werke mitbenutzt worden. Sie geben aber kein klares, geschlossenes Bild von dem Jesuitenorden, seinem innersten Wesen, seiner Stellung innerhalb der römischen Kirche und den Staaten und Völkern, sowie von seinem zügellosen Machtstreben und den Mitteln, mit denen er es betätigt. Andere sind viel zu ausführlich in Einzelgebieten. Der Jesuit ist heute unter den überstaatlichen Mächten, mit denen er in Reih und Glied im Kampfe gegen das Leben der Völker steht, nämlich den Finanzmagnaten, dem jüdischen Volke, der Freimaurerei mit all ihren Abarten, der gefährlichste. Er ist selbst Finanzmagnat, mit dem jüdischen Volke eng verbunden und mit der Freimaurerei in den Hochgradlogen eng vereint, steht er führend in ihrer Reihe und ist mit ihnen auf Gedeih und Verderb aufs Engste in Verbrechen verfilzt, auch wenn er bestrebt ist, sich zu gegebener Zeit ihrer wieder zu entledigen. Der Jesuit hat sich einst in der römischen Kirche verpuppt und führt heute durch sie sein Dasein, indem er sie aufzehrt. Durch die römische Kirche übt er in den Völkern und vor allem auf seine Glaubensgenossen, aber auch unter den evangelischen Christen, in deren Reihen er vertan steht, eine gewaltige Macht aus und vermag sie in seinen Bann zu halten, zumindest sie nachdrücklich zu beeinflussen. Die Stärke, die ihm die römische Kirche gibt, ist auch seine Schwäche. Kirche und Jesuitenorden sind starr geworden, nicht äußerlich wandlungsfähig und schmiegsam, wie das jüdische Volk es trotz seiner ausgeprägten Rasseeigenart und Unduldsamkeit ist. Sint ut sunt, aut non sint. Sie sollen sein, wie sie sind, oder sollen nicht mehr sein. Das wurde einst dem römischen Papste Clemens dem 13. vom Ordensgeneral entgegengehalten, als er im Jesuitenorden Missstände abgestellt sehen wollte. Der Satz bezieht sich heute ebenso auf die gesamte vom Jesuiten aufgezehrte römische Kirche. Die starren Ordensgrundsätze sind von ihm selbst in vielen Veröffentlichungen wiedergegeben. Sie konnten nur erfolgen, nachdem der Jesuitengeneral sorgsam geprüft hatte, ob solch ein Einblick gewährt werden könnte. So erscheint der Jesuitenorden wohl etwas mitteilsamer als die freimaurerischen Großlogen, aber er kann sich auf die Verschwiegenheit seiner Mitglieder viel mehr verlassen als die Freimaurerei. Den grauenvollen Grund hierfür werden wir noch kennenlernen, so dass er tatsächlich mehr im Verborgenen lebt als diese. Sorgsam wacht der Orden darüber, dass die Welt nicht einmal alle seine Satzungen erfährt, obschon doch Worte so geduldig und verhüllend sein können. Sehen wir also trotz aller Veröffentlichungen in manches nicht hinein, so genügt doch das viele Erkennbare, um der Welt eine klare und kurze Darstellung von dem Jesuitenorden, seinem inneren Wesen und seiner Eigenart, seinem Streben und Handeln in seiner sich selbst gestellten Aufgabe zu zeigen. Diese lautet nach der Bestätigungsurkunde Regimini Militantes des Papst Paul III. Unter der Fahne des Kreuzes Gott Kriegsdienste tun. Unsere Darstellung wird aber eine ganz andere sein, als die Welt sie zu hören gewohnt ist, sofern sie überhaupt etwas Näheres von diesem Orden gehört hat. Mit Recht sagt der frühere Jesuit Thyrill, Zitat, etwas anderes ist die Gesellschaft Jesu auf dem Papier, etwas anderes ist die Gesellschaft Jesu von Fleisch und Blut. Zitat Ende. Die meisten Menschen wissen nun überhaupt nichts von dem Orden, genauso wenig wie von Juden und Freimaurern. Die Schulen erziehen nicht Menschen zum Lebenskampf ihres Volkes, sondern zur abwehrlosen Knechtschaft unter dem Joch der überstaatlichen Geheimmächte. Darum schweigen sie sich über sie aus und suggerieren den Schülern ganz falsche, diese Geheimmächte schützende Vorstellungen, die später ungemein schwer entkräftet werden können, namentlich dann, wenn sie mit Einrichtungen der christlichen Kirchen verknüpft sind oder Dinge betreffen, die an die ahnungslosen Menschen entweder überhaupt noch nie oder aber nur in entstellter Form herangetragen wurden. Die Lebensrettung der Völker erheischt gebieterisch Klarheit über den schwarzen Feind, der sie unter der Fahne des Kreuzes unterjochen oder, wie es heute so verlockend heißt, für ihr Seelenheil das Königtum Christi errichten will und hierzu das Reichsbanner Christi entrollt. Nur wenn man das innerste Wesen dieses Feindes kennt, seine Auffassungen, besonders sein Geheimdogma, ganz gleich, ob all dies den eigenen Überzeugungen entgegengesetzt ist, wichtig nimmt und all seine versteckten Wege und verschleierten Mittel ganz klar vor sich sieht, kann man ihn mit Erfolg abwehren und endlich vernichten. Die Mittel zur erfolgreichen Vernichtung der anderen überstaatlichen Geheimmächte gaben wir bereits den Völkern. Mit diesem Werk erhalten sie, vor allem das deutsche Volk, im Rahmen einer gedrängten Abhandlung die Waffe, die sie für den Abwehr- und Vernichtungskampf gegen die Jesuiten gebrauchen, die seit fast 400 Jahren gegen sie den Kulturkampf in Fortsetzung des tausendjährigen Vernichtungskampfes weiterführen, der ihnen Blut, Eigenart und Freiheit nehmen soll. Die Völker können aus diesem Werke erkennen, dass es zwischen ihrem Lebenswillen zur Freiheit und dem Machtstreben des Jesuitengenerals irgendeinen Ausgleich nicht gibt und nie geben kann. Das kriegerische Gebot, unter der Fahne des Kreuzes Gott Kriegsdienste zu leisten, wurde dem Orden zu einer Zeit gegeben, die die größte Krise in der Geschichte der römischen Kirche war. Die Sittenlosigkeit der Päpste einerseits, andererseits der auch von ihnen geförderte Humanismus hatten die päpstliche, ja die Macht der ganzen Kirche stark geschwächt. Die Reformatoren, in erster Linie Luther, fanden allerwärts, sogar in Italien selbst, einen wohl vorbereiteten Boden. Die Deutschen wie die anderen germanischen Völker und die germanische Oberschicht in den romanischen und slawischen Staaten hatten den Katholizismus und hiermit das zum größten Teil von den Schultern geworfen oder waren doch im Begriff, es abzuschütteln, was die römische Kirche in Jahrhunderten geheim unterstützt vom Judentum auf sie geladen hatte. Innerhalb der römisch-katholisch gebliebenen aber gärte es stark. Es war nicht abzusehen, wohin das führen konnte. Die Völker hörten wieder vernehmlicher die Stimme ihres Blutes. Sie wollten sich auch wieder Gewissens- und Geistesfreiheit verschaffen und begannen die Jugend aus dem ungeheuerlichen Tiefstand der Mönchsschulen zu retten. Das römische Papsttum sah sich vor dem Erwachen der Völker in größter Gefahr, aber nicht minder zitterte das Judentum. Dieses besonders, weil in Spanien eine gewaltige judenfeindliche Abwehrbewegung entstanden war und in Deutschland Luther, dessen Anhang ständig wuchs, in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts die Geheimlehren der Juden durchforscht hatte und seitdem immer heftiger judenfeindlich auftrat. Das Judentum erkannte gut die Gefahr und wusste nicht, wie weit es sie durch den Bruder Freimaurer Melanchthon bannen konnte. Das Papsttum, in seinen Trägern oft judenblütig und vollständig verkommen, war unfähig, aus sich heraus etwas zu schaffen, was es der drohenden Flut empörter Völker entgegenstellen könnte, noch weniger etwas, womit es sie zurückzudämmen vermocht hätte. Aber das Papsttum war doch eine Macht. Diese Macht nutzte der Jude aus. Judentum und Papsttum traten unter der Fahne des Kreuzes zusammen, die ja der Jude so oft und so gern in feindliche Reihen getragen hatte.